Vielleicht ist Miss Henshaw ja gerade im Arbeitszimmer. Miss Henshaw? Hallo? Nichts. Liegt ein Koran neben der Bibel auf dem Lesetisch? Father Joe liest anscheinend beides. Interessant. Ich schau mal weiter ins Schlafzimmer.